Zusammen mit Florentin Will moderiere ich das Podcast-UFO. Das ist lustig. Zusammen erzählen wir Gags aus unserem Leben, Dinge, die wir uns ausgedacht haben oder erfinden uns immer wieder neu in spannenden Improvisationsstücken. Also sozusagen ist es eine multimediale Comedy-Show. Zusammen haben wir Spaß und reden mit euch über die Dinge, die uns beschäftigen. Viel Spaß. Die erste Folge im Liegen. Nee, das stimmt nicht. Wir haben schon die eine oder andere horizontale Folge aufgenommen. Ich erinnere an Hamburg. Von der Qualität her, meinst du? Ja, genau. Ach so. Richtig? Von der Spannungskurve haben wir sehr oft horizontale Folgen aufgenommen. Aber in Hamburg zum Beispiel habe ich auch im Liegen moderiert. Hat man auch ein bisschen gehört. Dann ist die Stimme immer so ein bisschen eingequetscht. Deswegen können Leute, die im Liegen, auch nicht gut singen, zum Beispiel. Kleiner Funfact. Wie zum Beispiel Kurt Cobain. Der liegt ja im Grab. Und hat er seitdem eine gute Platte rausgebracht? Nein. So. Wollen wir? Leg mal los. Wollen wir mal mit so einem ganz authentischen Gespräch irgendwie reinstarten? Ja, lass uns mal mit einem ganz authentischen Gespräch in den Podcast starten. Einmal zumindest. Auf jeden Fall. Ich habe dann Johanna angerufen und habe sie... Warte, ich fange nochmal an. Authentisches Gespräch, Take 2. Und bitte. Auf jeden Fall habe ich Johanna dann gesagt, dir ist schon klar, es gibt da so eine ganz tolle Erfindung, die nennt sich Kalender. Die kannst du dir vielleicht auch mal anschaffen. Und dann habe ich einfach aufgelegt. Ich weiß nicht, ob die Nachricht angekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt die richtige Person angerufen habe. Das Podcast kommt durch die Tür. Oh mein Gott. Jetzt sind wir drauf. Sorry, Leute. Wir waren gerade so vertieft. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zum Das Podcast UFO Podcast. Mit euch haben wir noch gar nicht gerechnet. Oh mein Gott. Natürlich. Hi. Immer mit Steffen Tilti heute mal wieder bei uns. Herzlich willkommen. Und Florian Wollny ist damit auch am Start, natürlich. Herzlich Dankeschön. Willkommen. Dankeschön. Ihr hört das Podcast UFO, der erfolgreichste Star Wars Podcast südlich von Dagobah. Geschnitten wegen Authentizität. Wir sind ja heute nicht zum Spaß hier. Wir wollen ja heute ein bisschen über ein intimeres Thema reden, das dich auch schon länger beschäftigt. Und du hast mich gebeten, normalerweise... AIDS, richtig. Normalerweise überlegen wir das Thema immer gemeinsam, aber heute Morgen bist du auf mich zugekommen und hast gesagt, hey Florentin, das ist vielleicht ein Thema, das ist irgendwie ein bisschen krasser, das ist ein bisschen persönlicher, das ist ein bisschen intimer für mich, das liegt mir irgendwie, ich beschäftige mich damit innerlich schon seit Tagen und ich möchte es einfach ansprechen. Und du bist ja heute hier, um dein Buch vorzustellen, das jetzt tatsächlich endlich auf den Markt gekommen ist. Erklär doch mal, also wie war das für dich, wie war die Reise, wie war der Schaffensprozess, wie fühlst du dich jetzt, wo das Buch endlich zu kaufen ist, wie geht's? Ja, erstmal danke, dass du das aufgreifst so. Ich habe es heute Morgen mal gesagt und es war nicht selbstverständlich, dass wir jetzt nochmal hier auch mal so ein ernstes Thema anschneiden. Ja. Aber ich habe in der Tat jetzt ein Buch endlich mal fertiggestellt, was mich seit langem thematisch beschäftigt. Es geht um Schockdiagnose Harnröhrenkrebs. Ja, wie kam es dazu? Wie kam es zu dir? Ich meine, ist ja ein Roman. Das ist jetzt wirklich, ist es ein Roman. Ist ja ein Science-Fiction-Roman. Wie kam es zu dem Titel? Ist es jetzt nicht irgendwie autobiografisch oder so? Ja. Obwohl dein Bild ja ganz groß vorne auf dem Cover ist, ne? Also das ist ja... Ja, das habe ich mit Photoshop... Ist ja deine Harnröhre tatsächlich, ja, muss man ja sagen. Genau, das habe ich mit Photoshop ein bisschen zurecht, damit es passt. So ein kleines Schnurrbart drauf, ne? Ist ja auch ein bisschen lustig. Ist ja auch ist ein Kinderbuch tatsächlich geworden. Es ist ein Kinderbuch mit vielen Bildern auch. Es ist immer illustriert gerade auch. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, das ist nicht was mich persönlich beschäftigt, aber was viele Haustiere, die ich hatte, beschäftigt hat. Ein Thema, was sicherlich auch an Kinder herangetragen werden sollte. Und da gibt es eigentlich nur Fachliteratur, diese großen Wälzer, man kennt das. Und Kinder werden darauf gar nicht vorbereitet. Nee. Da dachte ich mir so eine Art Marschlücke. Ich mag es auch nicht, wenn ein Buch so lang ist. Dann denke ich mir oft so, hey, kommt zum Punkt, ne? Wo ist die Essenz? Ich habe schon in der Schule immer, wenn geredet wurde, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, ich sage jetzt, Leute, kommt doch mal zum Punkt. Was ist es? Ich habe immer direkt, weißt du, den Mittelfinger zum Lehrer gesagt, bin rausgegangen, habe gesagt, Hakenkreuz an die Tafel gemalt. Hab gesagt, das Leben findet da draußen statt, nicht hier im Klassenzimmer. Was ihr mir hier erzählt, aus staubigen Geschichtsbüchern, das hat damit da draußen überhaupt nichts zu tun, ja? Dann bin ich rausgelaufen, habe aufgelegt, ja, habe die Tür zugemacht. So. Deswegen fand ich es so erfrischend, dass du ja auch mit dem Maskottchen Horny da irgendwie auf diesem Horny sensiblen Thema... Horny der Harnröhre, Thema, genau. Das ist so ein bisschen erfrischend soll das sein. Dieses Horny begleitet halt die kleinen Kinder. Ja. Und ich finde, was auch immer so wichtig ist, diese Kinderbücher, die irgendwie dann auch Rassismus darlegen sollen, oder die Quadrate, die den Kreisen verfeindet gegenüberstehen, ja, diese Rassismus-Metaphern, das verstehen die doch gar nicht. Die Erwachsenen verstehen das, aber die Kinder verstehen das nicht. Deswegen wird bei mir klar gesagt... Es gibt kein Schönreden irgendwie mit Blumen oder so. Nein, Horny hat Harnröhrenkrebs. Das ist doch der erste Satz, ne? Also da machst du keinen großen Hehl drumherum. Doch, das geht sehr lange in die Geschichte. Die der erste Satz ist sehr lang. Die Freundschaft bildet sich erstmal, damit der Punkt krass ist. Ja. Damit das Kind geschockt wird. Es muss erst eine Beziehung zu Horny aufbauen, damit dann ab Seite 30 der krasse Punkt kommt. Schockdiagnose, Harnröhrenkrebs, ja. Horny stirbt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich will da ganz ehrlich sein, als ich das Buch als erstes in der Hand habe, dachte ich mir, nicht schon wieder Harnröhrenkrebs. Okay. Ich meine, wir hatten 2007 irgendwie, ich gucke in die Röhre, also diese Bücher, diese ganzen, ich bin dann mal kurz weg. Auch die Fortsetzung von der ist kurz weg, er ist wieder da. Ja. Wo man dachte, man hat ihn übersprungen, besiegt den Krebs. Für mich der Cliffhanger des Jahrhunderts. Ich dachte gut, mir, Dankeschön. Wo ist er denn jetzt? Ja, es freut mich, dass es dir gefallen hat. Aber ich finde, das Thema Harnröhrenkrebs ist ja für dich wie so ein Prisma, bei dem sowohl alle Themen, ist ein roter Faden, ein roter Pfad. Kann man sagen. Wo alle Themen, die dich beschäftigen, irgendwo zusammenkommen. Und durch dieses Prisma betrachtest du auch ganz viele Facetten des Lebens und der Existenz des Menschen an sich. Richtig. Und das ist so ein bisschen, hat für mich das ist überhaupt ein Thema, nicht funktioniert. Das ist, ach so. Das ist ein Thema, mit dem ich so ein bisschen kaleidoskopartig auf die Welt schaue. Ja. Und ich sag mal, Harnröhrenkrebs ist so vielschichtig. Das hat mich schon ganz oft interessiert. Ja. Aus wie vielen Aspekten es eigentlich besteht, genau. Ja. Und dann habe ich mich jetzt in diesem Buch besonders auf die Kinder gestürzt mit halt diesen Aspekten dieses Schockmomentes. Was heißt Schock für dich? Schock ist für mich, wenn die Welt von jetzt, heute auf morgen schlagartig eine Wende erfährt. Zu einer Zeitumstellung. Zum Beispiel. Mhm. Wie hast du die Zeitumstellung wahrgenommen? Hat mich sehr schockiert. War ein Treffer direkt ins Magen. Ich war in der Tat auf einer Party länger. Also ich dachte immer so, ab 2 Uhr Moment, wir aus haben Versehen. Zwei Punkte in dem Satz. Ich war auf einer Party. Erstmal schon mal der erste Augenbrauenhochzieher bei Stefan Teichl. Ich bin jetzt auf Promotournee mit meinem Harnröhrenkrebs Buch Horny. Und da hat man ja auch viel mit Partys zu tun. Ne? Also man ist ja viel unterwegs. Ja, ich denke, wo fängt Harnröhrenkrebs an? In der Küche. In der Küche. Ja. Und deswegen war ich dann auf einer Party und dann ist mir nicht aufgefallen, dass Zeitumstellung war. Und ich dachte mir, ab 2 Uhr ist es so gesellschaftlich akzeptiert zu gehen. Mhm. Aber es war eigentlich schon 3 Uhr. Da hat mich die Zeitumstellung ganz schön genutzt. Vor allem mein Handy, also wir haben ja iPhones, kann man mal sagen, weil wir reich sind, kann man auch Im sagen. Im Vergleich zu Menschen, viele Menschen können sich keine iPhones leisten. Im Vergleich zu afrikanischen Kindern sind wir sogar unverschämt reich. Ja, also das iPhone, auf das ich absolut verzichten könnte, ich könnte sehr gut ohne iPhone leben, damit könnte man bestimmt ein gesamtes afrikanisches Dorf sowohl ernähren, als auch eine Bildung ermöglichen, die es ihnen ermöglicht, langfristig als auch weiß ein gutes machen. Leben. So ein bisschen bleachen. Ein bisschen, ja, ein bisschen Farbe ins Gesicht ja, zumindest. Ja, so ein bisschen wenigstens. Ist ja echt, da das kann sich ja niemand Ding, ne? angucken. Ja, und da hat mich dann, weil das iPhone sich das normal umstellt, dann die Zeit von sich aus, automatisch, ungefragt, einfach so, hat es mich genutzt, kann man so sagen. Ich war dann plötzlich bis 3 Uhr ja eigentlich da. Das sind auch so Wort-Momente. So, was ist jetzt gerade los? Moment, hallo. Erstmal Stopp gerade. Erstmal ganz kurz Stopp. Kann man jemand die Zeit anhalten? Die rast gerade. Ist eine Art Zeitreise auch irgendwo, ne? Geschnitten wegen schlechten Witzen. Das war das literarische Duo mit Florentin und Stefan. Dingelingeling. Hier hätten wir exakt einen Bruch jetzt anstellen können, um ein normales Gespräch weiterzuführen. Hast du verpasst diese Chance? Ich bin gespannt, wie wir aus diesem Loch jetzt wieder rauskommen. Ich glaube, wir sind sehr gut darin, aus Löchern wieder rauszukommen. Wenn wir eins bis jetzt geschafft haben. That's what she said. Komm. Gebe ich dir. Denn man muss ja sagen, wir sitzen heute mal wieder uns leibhaftig gegenüber. Hallo Stefan. Erstmal hallo. Erstmal hallo Florian. Man kann ja erstmal auch eine ganz normale Begrüßung, auch ein bisschen Smalltalk. Warum nicht im Smalltalk mal ein bisschen? Wie geht's dir? Was treibt dich gerade so? Du meinst ja, du hättest ein bisschen Rückenschmerzen. Also was ist in der Tat? Was ist da los? Ich war wirklich beim Wrestling und habe seitdem Rückenschmerzen. Aber ich habe zugeguckt. Ich habe beim Wrestling zugeguckt. Es ist so Passiv-Wrestling sozusagen, so ist ja oft viel gefährlicher als Aktiv-Wrestling. Also einer aus unserer Firma wrestelt wirklich so als Hobby, die machen das einmal im Jahr, machen die so eine Veranstaltung, wo sie dann wresteln und dem geht's super. Und ich habe von dir geht's sehr schlecht. Und dem geht's super, der hat wirklich harte Kämpfe gefochten, irgendwie 4 Kämpfe oder so, 20 Minuten. Und ich stand im Publikum die ganze Zeit und ich habe Rückenschmerzen davon getragen. Ja, wir haben ja schon etabliert, dass du wahnsinnig empathisch bist. Nur du fühlst ja immer sehr mit und das hat auch keine Grenzen. Also wirklich, du bist ja dann, unglaublich gruselig. Du hast ja dann auch wirklich echte Schmerzen und echte Probleme. Ja. Und eines Tages wirst du vielleicht sterben, wenn du irgendwie siehst, wie eine Familie Enten über der Autobahn überfahren wirst, dann fällst du einfach um, tot. Wie geht's dir denn? Wir haben auch schon darüber gesprochen, wir machen gar keinen Sport. Eigentlich so richtig machen wir keinen Sport. Ist es so ein bisschen die Frage. Angenommen, wir ziehen in dem nächsten Jahr zusammen. Ja. Wir sind jetzt fest zusammen, kann man mal sagen. Wir ziehen im nächsten Jahr vielleicht zusammen auch. Wir wollen den nächsten endlich Schritt mal, gehen tatsächlich. Wir wollen den nächsten Schritt wagen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden. Ich glaube, es ist das Beste. Wir sind bereit, diesen nächsten Schritt zu gehen. Das mit dem Smalltalk funktioniert einfach nicht. Es klappt nicht. Ich bin einfach nicht gut im Smalltalk. Es macht mich echt nervös. Ich kann mit dir über alles. Du weinst auch gerade. Ich kann mit dir über alles reden. Du hast Tränen und habe mit dir schon 42 Stunden lang geredet, aber bei Smalltalk werde ich einfach nervös. Es ist wirklich das Schlimmste, was man machen kann. Tränen, wenn dieses Wasser einem in die Augen steigt und so wild Gag-Dokumente durchblättert werden. Ja, genau. Dann komme ich schnell raus. Irgendein Gag. Geschnitten wegen depressiver Selbstanalyse. Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen über Sprichwörter gesprochen, als ich auf diesen Deck gekommen bin. Ja, das ewige Thema Sprichwörter. Ich finde es so gut, dass wir uns thematisch... Ganz du kannst nicht, wenn ich irgendwas anfange, direkt deinen Augen-Move machen. Und ins Augen-Move, wie er sich in seine Augen fasst. Und dann, ich musste tatsächlich nochmal, aufstöhnen. Weil es ein Kommentator geschrieben hat, musste ich nochmal an unsere Anfänge zurückdenken. Und zwar waren wir am Anfang ja noch eine ganz andere Sendung, ne? Wir haben ja auch so Prank-Calls gemacht, ne? Wir haben ja einmal zum Spaß bei so einem Massagesesselhersteller angerufen, ne? Die erste Folge, Dinge, die man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen könnte von dem seriösen, mittlerweile erwachsen geworden Top-Moderatoren Stefan und Florian. Das macht man heute nicht mehr, ne? Wir haben uns ja ganz stark verändert und darum sollst du halt auch ein bisschen... Lass dann nochmal anrufen. Jetzt, in Folge 40. So wie hat sich das Leben verändert seitdem? Wie ist es Ihnen ergangen? Erinnern Sie sich noch? Wie waren die damals einen Sessel kaufen wollten? Wie geht es Ihnen eigentlich noch? Sollen wir es wirklich machen? Nee, auf keinen Fall. Nee, ne? Aber es war ungefähr die gleiche Zeit, glaube ich. Ja. Ich glaube, uns gibt es langsam ein Jahr. Geschnitten wegen belangloser Nostalgie. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Nicht getroffen. Der ist schwer zu treffen, Alter. Wir machen das so oft, bis wir treffen. Ich muss mal den Songtext angucken. Also, fuck, Mann! Wir machen jetzt den Intro-Song, dann machen wir das authentische Vorgespräch, dann machen wir die Anmoderation. Dann gehst du kurz raus. Und dann geht's los. Dann gehe ich kurz raus, dann tue ich so, als wäre ich wütend auf dich, dann tue ich wieder so, als wäre ich depressiv, dann heulen wir ein bisschen über unsere Zuhörer rum und dann machen wir, bringen wir das Ding nach Hause, verdammt nochmal. Von einer neuen Freundin. Alles klar. A one, a two, a one, two, three, four. Völlig falsch. It's a hard, ist ein Auftakt. Okay. 3, 4. It's a hard. Nein, warte. Wie zählt man das ein? It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. We're we gonna make a drink. It's a hard knock life. Hallo, meine Damen und Herren. Jetzt kommt das authentische Vorgespräch. Ach ja. So, und dann war die Claudia da plötzlich. Die Claudia, auf den Gang. Ne? Und dann habe ich der ganz, ich habe der ein bisschen auf den Hintern geklopft und habe ihr gesagt, hör mal, das Gerät, was du da hinter dir her ziehst, das ist ganz schön. Ja, und ja, aber sie hat und ja dann direkt die Abmahnung. Aber direkt. Hä, aber sie hatte doch eine Hose an, oder? Also du hast sie ja nicht wirklich auf den Arsch gehauen, sondern nein, einfach auf nur so die Hose. Klaps. Man kann doch die Hose einer Frau berühren. Sie war gerade am Kopierer, bin ich da lang gegangen, hab kurz ihren Zopf so an dem Zopf gezogen, ja. Und kurz einen Klaps auf die Bäckchen gegeben. Und dann bin ich das ist aber so typisch Claudia wieder, ne? Ohne Scheiß, direkt beschweren, direkt zum Chef. Boah, und dieses Vollarsch von, Dings hat dann direkt die Abmahnung rausgehauen. Oh, warte mal, ich glaube, Entschuldigung, Leute, jetzt haben wir es gar nicht gemerkt. Gar nicht, dass herzlich es schon willkommen läuft. Zum Das Podcast UFO Podcast. Wir sind so heute heißt wieder es. Hier. Fantastisch. Du bist echt so weird. Unglaublich, ja, wir sind wieder. Wir sind wieder gut drauf, wir sind wieder in einem Raum. Wir geben Gas und Luft und hin liegt los mit deiner ersten Anekdote. Wir haben hier kommt die erste Anekdote. Geschnitten wegen schlechter erster Anekdote. Stefan, deine Prognose für den neuen Harry Potter Film. Wie geht's weiter? Das nächste Buch wurde angekündigt. Es soll ein neues Buch geben. Der nächste Harry Potter Film ist ja, was viele nicht wissen, ein langes Musikvideo. Und J.K. Rowling, die jetzt auch ihre Musikkarriere beginnt. Ja, genau, mit Fantastic Beats. Ja. Ja, Alter, weißt du, man kann aber jetzt irgendwie Harry Potter, Musik, Wortwitze mit Harry Potter und Musik. Harry Potter und der Feuer. Warte. Und die Kammer des Beckens. Ja. Der Gefangene von Bassdrum. Der Gefangene in der Bassdrum. Der Orden des Drum and Bass. Ja, passt. Teil 5. Ich weiß gar nicht, was Teil 5 ist. Und der Stein. Und der Orden des. Der Stein der DJ. Bass. DJ Bass. Bass Notenschlüssel. Passt auch. Die Heiligtümer des Tones. Die Heiligtümer des Tones 2. Die Freundin von Harry, Harmonie Granger. Ja? Geht doch! Es geht doch! Man muss es mal machen! Du musst deine Scheißrubrik einfach nur anfangen und dann passiert schon Keyboard. Was. Ja. Bellatrix, The. Le Grunge. The Cure. Der. Elvis hier. Dumble. Bongo. Dumble for on the floor. Der dicke Wildhüter. Bongo. Alle da. Hier diese Klingeldinger, wie heißen sie? Rassel. Rassel, meinst du? Rassel. Der Orden des Phonetik. Alles da. Gut. Vielen Dank. Wir verdienen hier mit unserem Geld. Vielen Dank. Das war schon flattert fleißig. Spendet Frechheit. Uns Geld. Das ist ja die richtige Reaktion. Eine Frechheit-Folge raushauen. Wir wollen uns unterstellen können, das ist eine große Frechheit. Das war, Leute, ich mag euren Podcast ansonsten sehr gerne. Und aber ihr habt mir diese auch schon Folge bei war frech. Hausarbeiten und Busfahrten geholfen, aber die Folge war mir zu frech. Das war zu spitz, zu viel Pfiff, zu viel zu Pack, zu töricht, möchte man auch sagen. Töricht, ja. Die war wirklich ein bisschen zu töricht. Ach, meine lieben na Leute. Naja, naja. Aber was glaubst du tatsächlich passiert? Der neue Harry Potter Film, die Leute erwarten ihn heiß begehrt. Was könnte passieren? Ich glaube, dass Harry Potter zu den Bösen wird. Weil man hat Harry Potter ja noch nicht auf dem Poster gesehen. Man ne? hat Harry Potter noch nicht auf dem Poster gesehen. Ja, man hat ihn auch noch nicht im Trailer gesehen. Er wurde auch aber auf dem Set gesehen. Ziemlich viel. Von daher. Oft Harry Potter? Ja, war tatsächlich also oft dabei. Deswegen kann es sein, dass er böse wird. Oder einfach so ein Crossover zwischen Family Guy und Harry Potter irgendwie. Also komplett was. Das würde ich machen, wenn ich eine ganze Filmreihe, wenn ich Multimillionärin wäre, wie J.K. Abrams, würde ich einfach sagen: Fuck it, für den nächsten Film. J.K. Abrams, finde ich sehr lustig. Danke, wir machen einfach ein Crossover mit Future. Drama oder irgendwas ganz absurd. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Oder was ich einfach mal wieder ein bisschen Realismus in die Harry Potter Welt zu bringen. Warum ist im neuen Teil Voldemort ist tot? Der neue Bösewicht ist einfach ein Typ mit einer AK-47, der durch Hogwarts rennt und einfach die Bösewicht Schüler niedermäht. Putin oder so. Einfach sowas ganz so komisches. Ein iranischer Diktator. So ein Iraner, genau. Der die Atombombe baut. Der aber auch keine Chance hat, weil das alles Zauberer sind. Zumal die Probleme der Muggelwelt in Harry Potter ja überhaupt keine Rolle spielen. Mubbel, ja. Dass sie nicht einfach mal sagen, ey Leute, wir können zaubern, wir bringen einfach mal eure Wirtschaft in Ordnung. Oder einfach mal irgendwie. Das finde ich nicht schlecht. Die kümmern sich da einen Scheiß drum, ne? Die könnten einfach alles, alle vor allem Probleme wie viele ohne Flüchtlinge weiteres lösen. Könnten in Hogwarts leben, einfach diesen großen ja, Hallen. Ja, oder allein in diesem einen Zelt, das ja innen riesig ist und außen groß. Ja, so, genau. Aber die sagen, was, die verhungern da gerade, ist mir scheißegal. Das passen alle in Lass mein uns noch ein bisschen Quidditch spielen. Woop. Alle passen in mein Zehn-Quadratmeter-Zelt. Haha, scheiß drauf. Hogwarts ist nur einmal im Jahr. Finde ich großartig. Finde ich sehr lustig. Sollten wir mal machen. Genau wie, es gibt immer diese lustigen Sketche, dass, man schimpft auf den Erbauer des Todessterns, weil der ist so einfach zu konstruieren. Der wäre so ja, einfach der zu hat so eine offensichtliche Schwachstelle. Und der hat diese offensichtliche Schwachstelle zweimal gebaut. Und dann gibt es dieses ein lustige Video, wo der Architekt zum Wort kommt und eine Pressekonferenz abhält. Ja. Und dann sagt, ja Leute, das ist nicht größer als eine Wumpratte, dieser scheiß Schacht da. ganz kurz, ich konnte nicht wissen, dass das Universums-Space-Zauberer vorbeikommen, die mit ihren Space-Zauberkräften plötzlich genau in diesen Schacht schießen können. Das ist so unwahrscheinlich. Ich hab eine Riesenstation erbaut, die unfassbar groß ist, wie ein Stern groß ist. Und es kommt einer mit einem Zauberer, kommt vorbei und schießt da rein. Worauf soll man noch alles achten? Ich meine, uns wurde eine Woche davor die Pläne gestohlen, in denen genau diese Schwachstelle beschrieben ist. Man hätte da irgendwie ein bisschen Knete reinstecken können in dieses Loch. Hätte man machen können. Sorry, mea culpa. Sorry. aber mein Gott, ich kann ja mich auch nicht um alles kümmern, Leute. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil eigentlich sind jedes Jahr Zauberer. Ja. Deswegen sollte auch, finde ich Harry Potter und Star Wars als Crossover, auch gar nicht so schlecht eigentlich. Wahrscheinlich sind aus den Jedis einfach Zauberer geworden, weil Star Wars spielt ja in der Vergangenheit, haben wir schon etabliert, long, long time ago. Das heißt, aus den Medichlorianern ist vielleicht Harry Potter geworden. Wahrscheinlich sind sowieso alle Universen alles nur noch eins. Wie viele Medichlorianer glaubst du, hast du? Ich glaube so eineinhalb. Und sind Medichlorianer krebserregend? Ich glaube, ich habe einen Medichlorianer und so einen behinderten Bruder. So Benichlorianer. Den er mitschleppen muss. Aber der so mitschleppen muss, genau. Der immer so, ja, sorry, mein Bruder muss auch mitkommen. Ist okay, wenn ich trotzdem zur Party komme. Aber tatsächlich, wenn ich so eine Reihe wie Harry Potter geschrieben hätte, ich fände es immer so sau lustig, wenn du so eine Bücherreihe hast. Ne? Jedes Buch hat 500 Seiten, 7 Bücher, ein enormes Schriftwerk. Wenn da so ein Satz drin wäre, der einfach random ist. Irgendwie zum Beispiel, wenn J.K. Rowling... Albus Dumbledore ist schwul. Genau, sowas zum Beispiel. Oder J.K. Rowling erwähnt in einem Nebensatz, dass Voldemort Italiener ist. So, das wird nie wieder aufgegriffen. Oder irgendwie erwähnt nur so, oh mein Gott, ist Voldemort, der übrigens in Palermo geboren wurde. Also, wir müssen ihn besiegen und du, ihr müsst den Zauber lernen. Alle so, bitte. Der übrigens Vegetarier ist. Ja, ich finde es nicht recht. Deswegen glaube ich, können wir auch nie ein Buch schreiben. Weil ich hatte viel zu viele Gedanken. Mhm. Und dann musste ich da noch irgendwo, würde ich diese Gedanken unterbringen, würde es aber vergessen und nie wieder aufgreifen. Deswegen werden ganz oft so Sätze wie, ja, Harry Potter hat schon mal einen Schmetterling getötet, brutal, als er noch klein war. Es wird nie wieder aufgegriffen werden, nie wieder eine Rolle spielen. Oder einen Schmetterling als Geisel genommen, um irgendwie länger aufbleiben zu können. Als Kind, um ihn so ein bisschen zu etablieren, figürlich tatsächlich. Oder aber falls ihr euch fragt, wie denn Stefan tatsächlich als Autor sich schlagen könnte, haben wir ein kleines Gusto-Stück für euch vorbereitet. Denn Stefan hat ein bisschen in seinen alten Kindertruhen, hat er nochmal so den Bären mit dem Loch im Schritt gefunden, wo man sagt so, ach ja, das war ja auch meine Jugend, das würde ich eher gerne vergessen. Aber er hat Dinge gefunden, die es nicht zu vergessen gilt. Er hat inspiriert von so ein bisschen dieser Fallon-Rubrik, wo Kinder, Kid Theater heißt es, wo Kinder Theaterstücke schreiben den Titel. Die kriegen nur den Titel von einem berühmten Film, der gerade in die Kinos kommt, und müssen daraufhin dann ein Screenplay schreiben, was Jimmy Fallon dann mit einem berühmten Schauspieler, der da mitspielt, dann quasi vorspricht in so einem Table Reading. Kinder haben eine unglaubliche Fantasie. Genau, und daraufhin habe ich mal im Schrank gesucht, was ich noch so für lustige Geschichten habe, die ich mal als Kind geschrieben habe. Und ich bin in der Tat auf ein Schulheft gestoßen, wo ich damals Aufsätze geschrieben habe über Dinge, die einfach Aufgabe waren. Wo man hier zum Beispiel, das ist jetzt aus der dritten Klasse. Das heißt, du warst wie alt? Erstmal in der dritten Klasse. 9, 10. 10 sowas, ne? Mhm. So, die Aufgabe war folgendes. Ich möchte euch ein bisschen entführen jetzt mal. In eine andere Zeit, als es noch keine Sorgen gab. Und die Fantasie des Kindes. Und die Fantasie des Kindes unbegrenzte Weiten einnimmt. Aufgabe. Schon sehr interessant. Erfinde eine Fantasiegeschichte. Stell dir vor, ein Wesen von einem anderen Stern landet auf der Erde. Was kann geschehen? Berücksichtige die besprochenen Schreibhinweise. Erstens Überschrift. Zweitens Einleitung. Drittens, erzähle Einzelheiten ausführlich. Viertens, beschreibe das fremde Wesen genau. Fünftens, erzähle Gedanken und Gefühle des fremden Wesens. Und sechstens, verwende die wörtliche Rede. Siebtens, finde einen passenden Schluss. Wie gut ist das denn? Autor Stefan Tietze. 10 Jahre. 10. Guido macht Mist. Weit, weit von hier im Universum war ein kleiner Planet namens Dofodoria. Entschuldigung, Dofoderia. Dort lebten Wesen, die Erde erkunden wollten. Eines Tages flog Guido, der Alien, los. Er war dick, groß, niedlich und grün. Er flog weit, weit in unser Sonnensystem bis zu unserer Erde. Er landete auf einem Hubschrauberlandeplatz. Unwichtige Details. Wir sprechen nicht wieder drüber. Guido wunderte sich, warum hier überall so große Häuser standen. Er wusste es nicht, aber er war in New York. Plötzlich kam ein kleiner Junge angerannt. Er fragte, wer bist du? Guido antwortete in Dofoderisch. Nilralai den Aham Verlahera Derla in Velen. Hätte auch einfach Guido sagen können. Der Junge namens Tim sagte, ich glaube, du musst erstmal unsere Sprache lernen. Sie gingen nach Hause. Dort angekommen, fragte Tim Guido, sprich mir nach. Tim. Guido antwortete, Time. Nein, korrigierte Tim, es heißt Tim. Guido sagte jetzt, Tim. Tim meinte, so lasse ich es gelten. Jetzt gehen wir aber erstmal ins Kino. Jetzt, wo du ein Wort kennst, können wir ins Kino gehen. Dort angelangt, hatte Guido vor der Popcornmaschine Angst, weil er dachte, sie könnte explodieren. Auf den Plätzen saßen allerdings nur Tim und Guido. Die anderen waren alle vor dem Alien geflüchtet, da sie Angst bekamen. Was eine geile Wendung, geiles Tint. Lass mir Notizen machen. Als der Film endlich losging und er die Leinwand und an die Leinwand projiziert wurde, war Guido höchst beeindruckt. Der Alien, der eben zur Erde geflogen ist. Bewegende Bilder. Als im Film dann eine Frau bedroht wurde, zerriss Guido die Leinwand. Daraufhin rannte er weg. Tim rannte ihm nach und fand ihn auf einer Bank. Allerdings nicht im Sitzen, sondern stehend. Tim sagte zu ihm, ich glaube, es ist besser, wenn du wieder nach Dofoderia gehst. Guido antwortete, Nila, Denla, Nu, Ospend, Hara, Freund Tim. Tim setzte hinzu, Kara, Freund Guido. Dann, einige Minuten später, konnte man das kleine Raumschiff am Horizont verschwinden sehen. Ende. Das ist die beste Geschichte, die ich je gehört habe. Das ist so gut. Ach, warte mal, die Note gibt's auch noch. Er fand ihn auf einer Bank, aber nicht sitzend. Es gab übrigens nur ein Gut. Es gab kein sehr gut. Es gab nur ein Gut, weil bei Du hast das fremde Wesen genau beschrieben, nur gelungen stand und nicht gut gelungen. Weil ihr habt nur gesagt, er wäre dick, groß, niedlich und grün. Das hat ja offensichtlich nicht gereicht. Offensichtlich hat es nicht gereicht. Ich fand es echt gut. Ich fand, die Twists waren nicht schlecht. Es hatte lustige Gags drin, die einfach. Und das meine ich. Das sind diese Dinge, die ich eben auch gesagt habe. Uns würden so Dinge einfallen, die einfach nirgendwo wieder aufgegriffen werden. Alle rennen weg, das ganze Kino ist leer. Plötzlich, er hatte vor der Popcornmaschine Angst, weil er dachte, sie könnte explodieren. Ja, vor allem, es ist ja so lustig, weil man nicht nur die Gedanken eines Kindes verfolgt, sondern auch die Gedanken eines Schülers. Ja. Der sich überlegt, genau. Vor allem so, wie bringe ich diese Story zu Ende? Er kann ja nicht auf dem Planeten leben, weil dann müsste ich irgendwie erklären, wie das alles funktioniert und wie sie in Freundschaft leben. Er muss schon weg, aber dass einfach Tim nach dem Verbrüderungsversuch mit dem Kino direkt sagt, du solltest wieder zurückfliegen. Und sie sich dann die Freundschaft erklären und dann fliegt er weg. Du solltest wieder zurück. Ist schon nicht schlecht. Ich meine, wahrscheinlich kam in dem Jahr E.T. raus. So ein bisschen 1:1 Kurz Dialog danach. Geklappt. Und ich dachte, what, Steven Spielberg, was ist los eigentlich gerade? Sorry. Das ist so geil, das Alien flieht und er findet ihn auf einer Bank, aber nicht sitzend. Ja. Ach gut, nicht hinsitzen. Das ist so gut. Aber auch so ein schönes Thema, er kann ja auch sagen, er steht auf der Bank. Aber er fand ihn auf der Bank, Achtung, aber nicht sitzen, war schon geil. Aber auch die Erzählreihenfolge ist schön. Ne? Sie gehen ins Kino und sie waren ganz allein im Kino. Denn alle anderen waren geflüchtet. Ach, und das erzählst du so im Nebensatz, im Nebenbei. So. Die große Action-Sequenz, wo die Polizei gerufen wird. Im Film wäre das eine fünfminütige, essentielle Sequenz. So. Sie waren alleine. Denn alle anderen sind panisch geflohen. Weil es ein Alien ist. Weil es ein fucking Alien ist, Leute. Was stimmt nicht? So nebenbei so. Ach stimmt, das muss ich ja auch noch erklären. Ne? Ah ja, bring ich irgendwo in dem Nebensatz unter. Herrlich. Sehr, sehr gut. Guido, er landete auf einem Hubschrauberlandeplatz. Er wunderte sich, warum die Häuser so groß sind. Aber er war in New York. Er war in New York. Sehr gut. Tim, der einzige Deutsche in New York, hat ihn auch aufgegriffen. Sehr gut. Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, wie viele wir machen, aber ich habe. Oh, ist das herrlich. Komm, gib mir noch einen, auf jeden Fall. Okay. Also natürlich auch hier der Aufruf an euch. Ich will, die, ihr könnt ja irgendwie mit eurer Schultheatergruppe diese Geschichten aufführen und filmen. Das fände ich so großartig. Verfilmt sie, schreibt irgendwie Fanfiction. Was passiert mit Guido, wie geht's weiter? Malt ein Bild, wie Stefan Schamesröter diesen Aufsatz abgibt. Herrlich. Okay, hier stehen sogar die Reizwörter noch drüber. Es gibt immer Reizwörter, die man unterbringen muss. Ah, geil. Reizwörter, Dunkelheit, Schatz und Überfall. Okay, welche Geschichte würdest du heute drüber schreiben? Dunkelheit, Schatz und Überfall. Ich glaube, ich würde über die innere Zerrissenheit, die man hat, wenn man gerade jemanden überfallen hat, um einen Schatz zu bekommen. Also die innere Dunkelheit. Die innere Dunkelheit, genau. Die innere Dunkelheit, die man hat, wenn man gerade einen Schatz, irgendwas Wichtiges eben geklaut hat. Mhm. Also Überfall quasi. Fallartig geklaut hat, was man dann fühlt. So, darüber würde ich eine Geschichte schreiben, wie man sich in innerlichen Konflikt austrägt. Ich würde wahrscheinlich eine Geschichte darüber schreiben, wie ein Ninja namens Dunkelheit einen Drachen namens Schatz tötet, um ihm das große Schwert namens Überfall abzunehmen. Easy. Reizwortgeschichten sind so leicht. Okay. Ach, bin ja gut, wenn man versucht, das in zwei Wörter zu übersetzen. Er ging über Fallschirme so. Dass man versucht, wenn man Wörter nacheinander setzt, einfach einen Überfall zu bekommen. Ja. Er ging über Fallschirme, wenn man gar nicht mehr weiß, wie man diese Geschichte in die Richtung lenkt. Man möchte extra clever sein. Okay, go. Autor Stefan Tietze. Der geheimnisvolle Überfall. Nachts, wenn die Laternen flimmern und die Dunkelheit ihr Unwesen treibt, lauern überall Gefahren. Gerade wacht ein 10 Jahre alter Junge namens Max in einem kleinen Haus im Dangerweg 13 auf. Er hört Lärm. Er läuft zum Fenster. Er glaubt nicht, was er sieht. Zwei dunkle Gestalten huschen durch die Dunkelheit. Sie scheinen etwas Wertvolles zu haben. Denn es glänzt, was in ihren Armen. Jetzt erkennt Max, was es ist. Es ist der größte, schönste und wertvollste Schatz, den das Museum in der Stadt zu bieten hat. Eine goldene Statue, die den heiligen Paulus darstellt. Max sagt sich, ich weiß, dass die Statue nicht Ihnen gehört. Ich kenne den Museumsdirektor. Der würde die Statue niemals um Mitternacht verschicken lassen. Sehr komisch. Er ruft seine Freunde Lukas, Jens und Olli an. It's getting serious. Dass sie so schnell wie möglich zu ihm kommen sollen. Ein paar Minuten später stehen sie alle vor Max' Tür. Sie rennen so schnell wie möglich hinter den Gestalten her. Nach wenigen Minuten sagt Max, Olli, renn du zu der Telefonzelle und ruf die Polizei an. Alles klar, ruft Olli. Max, Lukas und Jens holen die drei Gestalten ein und umzingeln sie. Kurz darauf kommt die Polizei mit Olli. Die Polizei nimmt die Diebe fest und sie kommen mit aufs Revier. Die vier Freunde bekommen einen großen Lob vom Wachmeister. Danke, ihr habt uns wirklich sehr geholfen. Die Diebe werden nämlich in 8 verschiedenen Ländern gesucht. Und nun werden die vier auch Detek 4 genannt. Ende. Eine Geschichte nur für ein Wortspiel. Das ist eine sehr lange Feedline. Ich hab die L-Form noch nicht. Das war gar kein Reizwort, Detek 4. Die Detek 4. Oh Mann. War das der erste Gag, den ich geschrieben habe? Ich weiß das es nicht. Das kann gut sein. Das finde ich schon ganz gut. Fand aber, auch sehr gut. Einfach komplett am Realismus vorbei. Der einfach erwartet erstmal 2 Minuten auf seine Freunde und rennt dann den Gestalten hinterher. Klar, die warten einfach natürlich. Ja, das habe ich glaube ich auch gemerkt beim Schreiben. Aber das ist einfach super. Sie gehen sehr langsam. Da merkt ihr den zeitlichen Unterschied, ne? Renn du zur Telefonzelle und ruf die Polizei an. Damals gab es noch keine Smartphones, Kinder. Und das klingelt bei dem Smartphone gerade dein Handy, oder was? Das ist dein Ernst. Das glaubt uns keine 8-Klass-Lehrerin ab, dass solche Zufälle passieren. Die würde dir den Aufsatz, den Podcast hier um die Ohren werfen. Zu Recht. Was hast du mir gegeben? 4-. Gab keine Noten, okay. Ja, ich mir auch. Also, man muss aber sagen, ich finde das Erzähltempo am Anfang, diese Spannung machen, ist, glaube ich, schon nicht so schlecht gelungen. Dieses, dass die Dunkelheit nachts ihr Unwesen treibt. Gut, hat man auch nicht zum ersten Mal gehört. Der Satz ergibt leider keinen Sinn, aber es ist. Und vor allem war. Sag das mal einem 10-jährigen Jungen ins Gesicht vielleicht einfach. Ja. Aber es ist halt so toll, weil man weil man eigentlich den Schritt, den Geschichten erzählen ausmacht, überspringt. Man sagt einfach, es ist gefährlich. Anstatt zu sagen, warum ist es denn gefährlich? So, man sagt einfach, die Nacht war gefährlich. So, okay, gut, kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, immerhin. Ich habe noch eine kleine Kurzgeschichte. Auch im Gegensatz zu den Romanen, die wir gerade gesehen haben. Genau. Eine kurze Geschichte, knackig. Autor Stefan Thiese. Der sprechende Tannenbaum. Es war einmal ein kleines Dorf namens Wichtling. Die Einwohner wollten immer den allerschönsten Tannenbaum. Familie Dorsten hatte schon einen. Eines Tages passierte es. Familie Dorsten hörte auf einmal ein Quieken. Man konnte deutlich hören, dass es aus dem Tannenbaum kam. Am nächsten Tag stand es auch schon in der Zeitung. Dorstens neuer Baum spricht. Aber zum Glück stellt... Ende. Eigentlich schon. Aber zum Glück stellte sich heraus, dass das Quieken nur ein Eichhörnchen war, das noch im Baum war. Ende. Das kam plötzlich. Oh nein. Das kam sehr. Dorstens neuer Baum spricht. Vorzeigejournalismus. Dorstens neuer Baum spricht. Ja, ich finde es auch so gut, dass die Geschichte alle Erwartungen, die man hat, vollends enttäuscht. Man denkt sich, ja, was erzählt denn so ein Tannenbaum? Okay, spannende Abenteuer. Und dann, nee, das kann ich gar nicht sprechen. Den Salz aber so gut. Dorstens neuer Tannenbaum spricht. Und was steht in dem Artikel drin? Mehr Informationen so haben sie ja nicht. Das ist so eine Meldung. Oh Gott. Oh, das finde ich sehr lustig. Das Quieken ist ein Alter, das ist so großartig, wenn man das selber entdeckt und man denkt, man sucht die ganze Zeit das Positive da drin, und man denkt, ja, du bist ja kein Vollidiot gewesen sein als Zehnjähriger. Ja. Doch, aber es kommt immer raus, doch, auch du warst als Zehnjähriger. Aber hast du diese Geschichten wirklich mit Leidenschaft geschrieben oder warst du so scheiß Hausaufgabe, ich schreib irgendwas hin? Nee, ich bin eigentlich schon immer jemand gewesen, der das sehr gern gemacht hat. Ich habe gerne Geschichten geschrieben einfach. Ja. Wegen das zu anderen Hausaufgaben habe ich das eigentlich relativ gerne gemacht. Ich weiß auch nicht, was man da drin zu sehen vermag. Meinst du, du kannst da drin sehen, dass ich keinen Spaß daran hatte? Nee, oder aber ich überlege mir einfach nur so, ob das so Faulheit ist, dass man, ja, dann, dass man dann so Geschichten auch so schnell wie es geht beendet immer. Das finde ich so gut. Einfach so beendet, zack, die Polizei kam, nimmt sie sofort fest. So, Leute, hier ist das Finale, hier ist der Höhepunkt. Leute, hier kannst du alles machen. Ich kann machen. Nicht mehr, ich muss echt hier zu Ende kannst kommen. Kannst du alles machen, genau. Aber ich will Fußball spielen. Okay, die nimmt sie fest, bringt sie aufs Revier. Ja, ihr habt gewonnen, die sind übrigens wahnsinnig gefährlich. Und tschüss. Ciao, raus. Ciao. So schnell es alle geht sind weggerannt, weil uns war eine Popcornmaschine da. Völlig egal. Ciao. Ja. Und deswegen bei uns, glaube ich, war es gang und gäbe, dass bei uns alle Aufsätze, bestimmt 80% der Aufsätze enden mit und er wachte auf und es war alles nur ein Traum. Ja. Weil das einfach die schnellstmögliche Art ist, um aus der Story rauszukommen, einfach irgendwie PlayStation spielen zu können. Das ist hier, das muss man so sagen, sind alles Klassenarbeiten. Also die haben irgendwann einfach aufgehört, weil einfach die Zeit vorbei war und man muss dann als 10-Jähriger ein Ende finden. Aber wie lange haben die denn gedauert? So? Ich weiß nicht, wie lange man für 1,5 Stunden braucht als Kleinkind. 1,5 Stunden? Wie lange man für 1,5 Seiten braucht für als Kleinkind. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Fragen wir euch Zehnjährige da draußen. Wie lange braucht ihr für 1,5 Seiten? Ich finde, das ist, ich bin mir nicht mehr sicher, wie ich das gemeint habe. Es ist auf mehreren Ebenen zu verstehen. Es ist wahnsinnig verstörend. Das ist wirklich eine Geschichte, wo ich dachte, was ist eigentlich mit mir falsch? Ich glaube, es ist der erste Sketch, den ich geschrieben habe. Okay, geil. Ich glaube, es war nicht zweideutig gemeint. Es ist einfach nur, ich muss mich davor entschuldigen. Ich muss mich jetzt schon rechtfertigen. Eine kleine Abkühlung. Es ist Sommer. Der Himmel ist wolkenlos und ab und zu weht ein erfrischendes Lüftchen. Ein kleiner schwarzhaariger Junge läuft fröhlich zu seinem Vater, der gerade seinen kleinen Trabant abspritzt. Der Junge fragt, kannst du einen Moment deine Klapperkiste in Ruhe lassen und mich besprühen? Sein Vater antwortet, na klar bespritze ich dich. Nein! Muss als Lehrerin, muss man das korrigieren und denkt aus sich, Jesus, um dem soll ich jetzt eine gute Note geben? Okay, nochmal. Sein Vater antwortete, na klar bespritze ich dich. Er drehte sich um und besprüht ihn. Der Junge wird nass und freut sich. Er tanzt auf der Stelle und plötzlich stößt er einen Freudenschrei aus. Oh nein. Er tanzt auf der Stelle und plötzlich stößt er einen Freudenschrei aus. Das hört seine Schwester. Sie kommt. Nein! Stefan! Was machst du? Oh Gott. Plötzliche Wendung. Nicht noch mehr Kinder. Oh Gott. Nee, lass den Polizisten aufdrehen. Oder noch, aber bitte keine Kinder. Polizisten. Oh nein. Oh nein. Das ich komme an Kindergarten vorbeigelaufen. Ja, Freund. Okay, weiter geht's. Das hört seine Schwester. Sie kommt erwartungsvoll angelaufen. Sie ist ein kleines, blondes, zierliches Mädchen. Sie fragt auch ihren Vater. Kannst du mich besprühen? Bei meinem Bruder hast du es auch gemacht. Auf einmal kommt eine sehr große und sehr alte Fußgängerin anmarschiert. Endlich! Okay, Lichtblick. Gott sei Dank beobachtet. Lichtblick. Oh Gott, klack ihn an. Der Vater dreht sich nicht um, sondern hält nur den Schlauch nach hinten und das Wasser schießt aus dem Schlauch. Das allerdings erreichte nicht das Mädchen, sondern die alte Fußgängerin, die aufschreit und wie vom Donner gerührt, schaut sie den Mann sprachlos an. Sie ging empört weg und alle lachten. Aber ein Gag am Ende. Slapstick-Gag, der hat nicht im Text funktioniert. Ja, das stimmt. Visueller Humor. Visueller Humor. Einfach. Oh. Aber da muss ich aber echt lachen, weil ich das zum ersten Mal gelesen habe wieder. Ah, das ist ja fantastisch. Großartig. Von was denkt man als Lehrerin? Vor allem man dieser fordernde Junge. Hör mal auf, deine alte Klapperkiste zu bespritzen und spritz mich an. So. Jesus. Oh Gott. Wow. Aber das ist doch, also ich glaube, Grundschullehrer ist doch mit der beste fucking Beruf aller Zeiten. Genau. Weißt du, Grundschullehrer könnten einen ganzen Podcast machen und nur den ganzen Scheiß vorlesen, den ihre das Kinder ich nicht fabrizieren. Schlecht. Das finde ich nicht schlecht. Also wir sollten auf jeden Fall mal einen so Grundschullehrer gut. einladen. Auf jeden Fall. Das, oder, super. Das Beste war, und ich fand es auch geil, dass unser Lateinlehrer da Humor hatte, der hat am Ende des Jahres, wenn man kein Unterricht mehr wirklich war, hatte immer so das Best-of des Jahres vorgelesen, von was für ein Schwachsinn Leute übersetzt haben. Halt bei Latein gab es halt viele Deppen in der letzten Reihe, die keine Ahnung hatten. Und mal der Gag, ganz kurz, De Bello Gallico, also vom Gallischen Krieg. Mhm. Der Hund. Der Gallische Hund, der Gallische Hund, ja. Irgendwie so. Wow. man braucht Abitur für diesen Gag. Das ist nicht viel lustiger in Erinnerung. Das ist einfach mir, der uncoole Akademiker-Gag. Also bei uns war ein legendärer Satz, weil du hast ja, irgendwann hast du ja ein Lexikon bei Latein und schlägst einfach jedes einzelne Wort nach und hast eine Reihe an Worten, hast aber keine Ahnung, wie du die grammatikalisch irgendwie in einen Satz zu packen, was aber unmöglich erscheint. Und bei uns tatsächlich Dunkelheit, Schatz, wie soll ich das in einen Satz bekommen? Ja, und dann hat man einfach den Satz mehr oder weniger nebeneinander gestellt und hat geguckt, wie kann man die Worte irgendwie verbinden. Ja. Ein legendärer Satz bei uns, Herkules stand heftig schäumend auf dem Dach und ein Tiger ging neben dem Brunnen. Das ist so. Vor allem, das ist so zwei komplett unterschiedliche Szenarien. Aber so. Beides geile Szenarien. Herkules stand heftig schäumend auf dem Dach und, by the way, ein Tiger läuft neben dem Brunnen. Das Sorry, Leute, was ist hier eigentlich los? Kurz um die Szene als einzuordnen. Das, so die Kamera zoomt weg, aber der Zuschauer will eigentlich noch wissen, was mit Herkules war. So, wow, wow, wow, wow, wow, wow, langsam, ganz langsam. Gut. Oh, ein Tiger. Wow, wow, wow, oh, okay, zeig mir den Tiger. Nein, nicht. Nein, nein, nicht zurück, nicht durchschauen, nee, Herkules. Genauso waren ganze Lateinaufsätze immer so, wenn es interessant wurde. Aber vielleicht hat es aber auch Sinn ergeben. Also war es einfach nur eine wahnsinnig, so ein Erzähler. So, also so ein Kind spricht plötzlich. Das war wirklich die richtige Übersetzung, hätte es auch sein können. Ja. Es war übrigens auch De Bello Finito. Also der Krieg ist vorbei, haben Leute übersetzt mit Der Hund ist tot. De Bello Finito. Nicht schlecht. Aber sehr lustig. Lustig, lustig. Vor allem vom Grundschullehrer haben wir ja auch so viel in der Hand. Also die Kinder vertrauen ihnen ja alles an. Ja, ja, und ja. Die können denen einfach, was zum Beispiel sehr lustig, wenn man ihnen das Wort für Stuhl nicht beibringt oder so. Einfach, man kann Kinder einfach komplett manipulieren. Deswegen, wenn ich mal Kind habe, will ich das auf jeden Fall auch irgendwie komplett falsche Worte erklären. Wie gesagt, die ersten also fünf einfach Jahre. Danke, einfach statt Danke fick dich beibringen. Ja, genau. Und einfach die komplett erfundene Jahre komplett Worte. Gegen die Wand laufen lassen, intellektuell. Ja. Finde ich super lustig. Ja. Als Grundlehrer hast du einfach auch die Mittel. Ja, vor allem, das wird ja auch so die Notengebung und so, das kontrolliert ja kein Mensch. So, die können ja sagen, was sie wollen. Ob ja, war die Geschichte jetzt gut oder nicht so, pff. Scheiß random, why? Ist doch völlig egal. Die würfeln einfach Noten aus, so, ja, keine Ahnung, also, was soll ich denn wissen? Aber ich muss echt mal nachgucken, ob ich sowas vielleicht auch finde. Ja, auf jeden Fall. Weil das, ich kann mich an einige Stories erinnern, die ich geschrieben habe, und es war schon echt ziemlich großer Crap. Aber es war interessant, tatsächlich, weil ich habe immer versucht, möglichst kreative Geschichten zu schreiben, weil mein Bruder, ja, sorry, das war auch mein Ansatz, ja, kam es vielleicht nicht so durch. Aber nein, weil mein Bruder hat mir nur einen einzigen Tipp gegeben, mein Bruder hat mir ständig Tipps gegeben für solche Sachen, und der hat gesagt, überleg dir, weil da war dann immer so die Aufgabe, zum Beispiel Zeitmaschine, überleg dir, was alle schreiben, und schreib was anderes. War das der gleiche Bruder, der gesagt hat, am Ende des Referats muss die wichtigste Information kommen? Genau der. Ja. Genau der. Cool. Ja. Cooler Bruder. Ja. Lebt er noch? Nee. Ist gestern. An Darmkrebs gestorben. An Horn. Schilddrüsenkrebs. Hornkrebs. Leider gestorben. Finger geil. Rein. Aber schön, aber man kann so einfach das Leben zerstören. Also, muss ich erzählen, ein paar Interner jetzt tatsächlich. Wir hatten ja mal im Neo Magazin so eine Rubrik Selfie of Your Life. Geschnitten wegen Interner. Ich habe noch mehr Geschichten und wir könnten das noch ein paar Mal machen. Aber ich finde es auch geil, wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal irgendwie Geschichten einscannen von euch damals. Ey, das wäre so super gut. Wenn ihr das habt, wir machen das so eine Rubrik und dann können wir mit verteilten Rollen irgendwie immer so eine Rubrik abfeuern, wo wir. Oder alles, was ihr findet aus eurer alten Schulzeit, irgendwie alte Bilder oder so, irgendwie so Sachen, die jetzt einfach rückblickend total weird sind. Wir werden sie auf jeden Fall verarbeiten und ich gucke auch mal, ob ich noch irgendwas finde. Guck mal, ob du was findest, ist super lustig. Ich habe auch noch ein paar alte Sachen von mir gefunden, aber da war ich schon älter, da war ich schon so 15, 16 und so. Ich glaube, das ist nicht lustig genug, weil es einfach schon. Total Florentin Will vor der Aufnahme, die sind einfach zu gut. Ja, was? Die sind halt zu. Ja, die sind schon schlecht, Will, aber sie sind nicht so schlecht, dass sie lustig sind. Florentin Will ist neben, wenn die Kamera aus ist, das Mikrofon aus, einfach ein wahnsinniges Arschloch. Sorry, aber die Geschichten sind einfach zu gut. Ich weiß nicht, ob ich den Podcast noch weitermachen kann. Ich glaube, ich bin einfach zu gut dafür. Ich bin zu gut irgendwie. Ich weiß nicht, gib mir nichts mehr irgendwie. Ich weiß es nicht. Nee, ist mein sehr Gott. Lustig. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Und wenn ihr da draußen, wie gesagt, Geschichten habt, einfach mal einscannen oder so. Nicht irgendwie Dinge ausdenken. Ich habe Angst, dass sie das ausdenken, sehe ich jetzt. Ja, oder denkt euch was aus, haut mal was raus. Ich habe letztens gefordert, in der letzten Folge, dass ihr mal was raushaut und ich habe überhaupt nichts rausgehauen. Ich habe diesen Satz rausgeschnitten, glaube ich, dass du das sagst. Ja, okay, dann wiederhole ich es. Also nochmal ganz kurz. Ist nicht so gut, dass du dich immer wunderst, dass ich darauf eingeht und im Nachhinein kommt raus, dass diese Stellen nie drin, dass ich dich komplett rausgeschnitten habe. Warum geht niemand auf mich im Podcast ein, weil ich ihn komplett rausschneide? Es redet nur ich, ein Riesenmonolog. Warum sagen die immer nur, ich finde Stefan total gut? Warum erwähnen die nie mich einfach? Warum steht in der Podcast-Beschreibung auch mein Name gar Und die nicht. Erwähnen immer Gustav und Christian. Was sind das für Leute? Was machst du? Schneidest du da ständig rein? So, was soll das? Nein, aber wir vom Podcast UFO, wir sind vielleicht nicht der beste Podcast. Der netteste, der unterhaltsamste. Ja, der klügste, der lustigste. Wo wir gerade diese Hilarious-Geschichte aus dem Neo-Magazin intern erzählt haben, die wir rausgeschnitten haben. Was ich auch lustig finde zu sagen. Mir ist natürlich aufgefallen, dass es ein Ziel von mir ist, dass ich, wenn ich sterbe, zumindest eine Folge, wenn ich jetzt sterben würde, würde ich mir wünschen, dass eine Folge Neo Magazin aussetzt. Also, ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht in der Lage bin. Okay. Angenommen, ich sterbe jetzt, glaube ich, würde es trotzdem eine Sendung nächste Woche geben. Davon gehe ich stark das aus. Macht mich total das hat mich so fertig gemacht. Also, kurz, in so einem lustigen Moment. Ich würde sagen, nicht mal das Podcast-UFO setzt aus, wenn du stirbst, um ganz eng zu sein. Mit Ralf Rute weiter. Ralf Rute, Max Bierhals, überhaupt keinen Stress, ich mache weiter. Ja. Und die Hörerzahlen würden wahrscheinlich, ich sag mal, steigen. Ich finde das so lustig, wenn man darüber nachdenkt, wenn man jetzt sterben würde, was alles passieren würde. Und ich gehe davon aus, dass die Sendung so gut nächste wie Woche. Gar nichts passieren. Es würde nichts passieren. Nee. Meine Eltern würden sauer traurig sein, Freunde würden traurig sein. Du würdest nächste Woche einen neuen Podcast haben, mach einen besseren Podcast machen. Irgendein Klotz am Bein los. Stefan Schwier und ich, weißt du, da muss man nicht mal, die ganzen Titel ändern, weil Stefan einfach stimmt. Wir machen einfach eins zu eins direkt so weiter. Warum? Ja, genau. Machst auch einen Namensgag, sodass der Nachname auch völlig egal ist. Einfach austauschbar. Genau. Leute, komm, wir werden alle durchgewunken. Finde ich so lustig. Das ist einfach, das ist total lustig, wenn man darüber nachdenkt, was passieren würde. Stefan Schwier. So, einfach wenn die du sterben Zeit. Würdest, glaubst du, es wird auch eine Sendung geben nächste Woche noch? Ja, natürlich. Ich glaube auch. Was müssen wir denn erreichen, damit eine Sendung ausfällt für uns? Na, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man stirbt, glaube ich. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie... Wenn man stirbt, gibt es auch eine Sendung, glaubst du? Ja, doch, glaube ich schon. Ich glaube, es gibt immer Meinst du, welcher Tod, meinst du? Also wenn Jan stirbt, auf jeden Fall. Dann, ja, klar. Also es wäre interessant zu sehen, was dann passiert. Angenommen, ich sterbe bei einem Fallschirmsprung. Nee, dann nicht. Ich glaube, wenn du jetzt in einem Terroristenanschlag stirbst, dann könnte man vielleicht so, sagen, der sendungsbezogen okay, heikel. Angenommen. Aber wenn du einfach so ganz stinknormal am Herzinfarkt stirbst oder irgendwie irgendwo runterfällst, wo ich immer davon ausgehe, ganz ehrlich, ich glaube, dass du sterben bist, wenn du von irgendwo runterfällst, weil du bist sehr groß, ja. Selbst wenn du über den Bordstein stürzt, ist es immer schon lebensgefährlich. Ich fall immer so, ich fall 300 Meter tief. Ja. Das ist nur Nachteile eigentlich, wenn man so groß ist. Ach, das stimmt doch überhaupt nicht. Stimmt doch nicht. Du kannst dich mit Leuten unterhalten, die wir überhaupt nicht sehen. Wir unten, die wir da zwischen anderen Menschen stehen. Mit großen Menschenmengen hast du nur Vorteile. Du wirst gesehen und du kannst sehen. Als Krieger zum Beispiel, also wenn ich mal eine Zeitreise machen würde. Würden alle sofort dich angreifen, wenn man dich als erstes sieht. Überhaupt nicht. Ich wäre einfach so eine Art Troll und würde einfach alle sofort killen können. Aber ich glaube, ab der Erfindung der Schusswaffe hast du wieder große Probleme. Ich glaube, da war es sehr gut, sehr klein zu sein. Habe ich sehr große Probleme, sehr gut. Ja. Vielleicht kriegst du auch eine größere Waffe deswegen. Oder kannst du wie ein Geist aussehen oder so. Sowas in der Art. Was, wenn du einen Gegenstand mitnehmen müsstest, so eine Zeitreise in die Vergangenheit, zum Beispiel ins Mittelalter, was würdest du mitnehmen? Sehr gute Handy Frage. Handy bringt dir nichts. Null. Kannst es nicht aufladen, du kannst damit niemanden erreichen? Ja, gut, ist ja die Frage, was entweder du überlegst, was dir am meisten nützt, oder womit kannst du am ehesten deine Dominanz und deine Überlegenheit. Auch das wäre etwas, was dir am meisten nützt, wahrscheinlich. Beweisen. Ja, du kannst ja sagen, was weiß ich, zum Beispiel ein Feuerzeug, dann kann ich gut Feuer machen. Gut, was Leute im Mittelalter auch können, was überhaupt nichts bringt. Aber nee, ich würde wahrscheinlich irgendwas nehmen, was so ganz anders ist als alles, was die Leute dein da Schwert. Kennen. Um mein schlecht geschmiedetes Schwert. Was ist das? Ja, genau. Ist es ein echtes Schwert eigentlich? Könntest du damit umbringen? Ja, ist ein echtes Schwert. Ja, ja. Es ist ja nicht scharf, aber man könnte damit aber trotzdem... Aber es könnte scharf gemacht werden. Ja. Dann wäre es sogar ein gutes Schwert vielleicht sogar. Es ist nicht sehr gut, so gut ausbalanciert, aber das sind Details vielleicht, die muss man jetzt nicht unbedingt... oh Gott. Da. Das ist irgendwie so ein Gag, so ein Schaumstoff, Styroporschwert oder so. Nee, ich glaube, ich würde wahrscheinlich mitnehmen ein Auto. Ja gut, aber lass du kein Benzin mehr irgendwann. Ja gut, aber du kannst ja trotzdem noch eine Weile fahren. Ohne Benzin? Und dann fährst du durch die Gegend und sagst, Alter, what the fuck, was ist das denn? Aber es gibt ja keine Straßen, ne? Ein Auto ist extrem dumm, weil es gibt keine Straßen. Jeep. Ja, aber Jeeps sind mega uncool. Mit Jeeps kommst du einfach nicht an bei Leuten. Guck dir den Depp mal an. Nee, das funktioniert nicht. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Schöne Woche noch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Neo. Freier Radikal. Wir sind der Neo. Ich würde wahrscheinlich meinen Pokal mitnehmen, dass ich mal vierter Platz geworden bin im Karate-Turnier. Und dann kann ich allen sagen, hey Leute, guckt euch mal diesen Pokal an. Ich würde fragen, was ist Karate? Karate sagt. Also man darf ab dem blauen Gürtel davon Karate sagen. Davor heißt es Karate. Karate. Ja, genau. Und Kratte. Ist eine fernöstliche Kampfsportart, die sehr tödlich ist. Cool. Die macht meinen Körper zur Waffe und meine Waffe zu meinem Körper. Und darum geht's hauptsächlich. Wahrscheinlich einfach Gold mitnehmen, oder? Ja. Ich meine, ich habe ja kein Gold, aber wahrscheinlich ist Gold. Gold ist ja immer genauso viel wert, ne? Deswegen. Ich finde es interessant, dass nichts, was wir hier besitzen von Wert wäre im Mittelalter. Dass einfach die Sachen, die wert sind, immer von der Zeit abhängen, wo man sie gerade hat. Also. Man schleppt immer so ein bisschen seine Wertblase mit sich herum, aber die ändert sich auch stetig. Und so, irgendwann war mal das iPhone mega viel wert. Wahrscheinlich das Beste wäre wahrscheinlich sowas wie eine Formelsammlung oder sowas. Wo halt wahnsinnig viel Wissen drin ist. Tatsächlich. Und halt solche Sachen, wo du einfach in die Uni gehst und sagst, Leute, ich habe halt einfach alles gecheckt. Einfach ein Buch und deine Lesekenntnisse. Ich meine, dein Gedächtnis ist schon das Krasseste, was du alles weißt. Aber auf der anderen Seite, also man denkt ja immer, man würde jetzt in die Vergangenheit reisen und würde dann alles revolutionieren. Aber auf der anderen Seite gehe ich dann zu Karl Friedrich, dem Kaiser, und sage, ey, in der Zukunft gibt es so kleine schwarze Kästen, mit denen kann man telefonieren. Echt, wie funktionieren die denn? also, das sind so... Ja, aber ihr habt die doch. Du musst doch wissen, wie funktionieren aber, die Dinge, die du... Ja. Ja, wir haben auch so ganz große Metallpferde, mit denen kann man durch die Gegend fahren ganz schnell. Ach, das ist ja super. Bau uns doch mal eins. Also, ist halt schwer mit... Und wir sind auch zum Mond geflogen. Dieses Ding, was da oben die ganze Zeit kommt nachts? Ja, ja. Ja, los! Wie? Ja gut, habt ihr Nitro? Wir haben noch ein bisschen Nitro im Keller, ja. Alles da. Habt ihr Nitro? Ja, wir haben noch einen Kessel Nitro nur übrig. Ja, dann ist ja kein Problem. Aber ich könnte euch die erste Staffel Sopranos nacherzählen, wenn ihr wollt. Ich glaube, ich nicht schlecht. Ich glaube, ich würde mich als Zauberer ausgeben und die ganze Zeit Sachen spoilern. Ja, Game of Thrones. Genau, du weißt ja, was schon passiert. Ja. Jon Snow, du wirst so sterben. Sorry. Oder auch nicht. Sorry, ich weiß es nicht. Ich habe die Bücher nicht gelesen. George Vielleicht stirbst du. Aber hütet euch vor Jar Jar Binks. Ne? Wenn ihr den seht, dann ist es schwierig. Aber sowas in der Richtung. Ich würde sagen, Alexander der Große, du wirst umgebracht werden. Glaube ich, hab nicht genau aufgepasst. Entweder so du oder der Typ, der in 800 Jahren regiert. Verwirrung stiften. Also, warte. Wir sind hier in Frankreich. War die Französische Revolution schon? Ihr werdet den nächsten Krieg verlieren. Dann wieder verlieren, dann zwei gewinnen, dann verlieren. Und dann geht euer Reich unter. Genau, so war's. Und dann kommen die Deutschen. Genau. Divorce beheaded died, divorce beheaded survived. Leute, so könnt ihr euch die divorced beheaded died. Divorced beheaded survived. Divorced. Merksätze. Okay, also ich habe zwei Merksätze für euch. So merkt ihr euch, was mit den 6 Ehefrauen von Henry V. passiert ist. Divorced, beheaded, died. Divorced, beheaded, survived. Okay, von mir lernt ihr unsere Planeten. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. Merkur, nee, ist nicht mehr Venus. Aktuell. Gut. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, in Klammern Pluto. Und worüber redet ihr denn so in eurem Podcast mit 10.000 Hörern? Wir zählen die Planeten auf hauptsächlich, also was in der Richtung. Aber was könnte ein neuer Satz sein? Unsere neun Planeten. Und jetzt mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unser Nachthimmel. Ey, das ist nicht schlecht. Das ist mega gut. Ja. Erklärt uns unseren Nachthimmel. Erklärt mir unseren Nachthimmel. Ein ganz kleinen Teil. Das ist erklärt fucking gut. Erklärt mir einen Bruchteil unseres Nachthimmels. Ich glaube, das war das Klügste, was du jemals gesagt hast. Von mir kriegt jetzt noch, wie kann man sich die vier Aufgaben des Skeletts merken? Ganz einfach. Spam. Support, Protection, Anchorage, Movement. Masturbation. Spam. Masturbation. Support, Protection, Anchorage, das ist auch so, ich kann Anchorage, mir die Merkel jetzt immer gut merken, aber nie. Ich weiß ja nicht, was es bedeutet. M, wofür kann das M stehen? Murosan, rummarschieren. Wir haben ja heute tatsächlich, Stefan und ich haben uns ein bisschen schlau gemacht über das Thema Sex. Das ist ein Thema, das sich in unserer Zukunft vielleicht so ergeben wird. Und wir wollen vorbereitet sein, Stefan und ich. Und wir haben einige interessante Dinge gelernt. Wir haben nämlich einen Artikel gelesen, die Fehler, die Männer am häufigsten bei Sex machen. Bei Sex. Ja, das stimmt. Wenn sie Sex machen, dann machen sie diese Fehler. Und ich sag mal, da kam uns vieles bekannt vor. Vor allem sollte der Artikel eigentlich lauten, wenn Sie diesen Artikel lesen, machen Sie alle Fehler, die Sie machen können. Wahrscheinlich schon. Ja. Wir haben Bingo gespielt. Ich glaube, ich hatte mehr abgehakt als du am Ende. Genau. Ich habe gewonnen. Und ein Punkt war tatsächlich, und da muss ich auch mal sagen, das wirft mich, sage ich mal, sexuell auch noch mal 4 Jahre zurück, hieß es, viele Männer denken, die Vagina würde sich am selben Ort befinden wie der Penis. Und da muss ich dann doch schon mal ganz kurz noch mal nachdenken. Moment. Wie war das? Shit. Moment mal. Ja, hallo Frau Titze, schön Sie zu sehen. Na. Und dann, aber eigentlich Titze ist doch schon, also, oder? Shit. Grob? Ich muss ganz kurz jemanden anrufen. Ich muss kurz telefonieren. Was habe ich mit den Leuten gemacht? Laura, es tut mir leid. Laura, ich weiß nicht, was an dem weißt du noch damals, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber ich dachte, das wäre da, wo auch bei mir, also. Ja, also ich dachte, das würde sich mehr oder weniger spiegeln, so, sorry. Also, nein, aber also, nein, das verunsichert einen noch mehr, als es einem hilft. Aber mal, also ganz kurz, um mal ganz kurz Sex zu erklären. Man liegt auf dem Rücken, die Frau liegt neben einem auf dem Rücken, wartet dann, bis der Pizzabote reinkommt. Deswegen ist es in Pornos auch der Pizzabote. Der übernimmt dann. Und der übernimmt dann das Problem. Genau. Und man selber geht dann wieder. Und das Kind sieht dann aus wie der Pizzabote. Das ist die Regel. Das ist immer wunderlich, aber das Kind sieht dann immer aus wie der Pizzabote, der da reinkam. Also wenn der Pizzabote reinkommt, seht ihr schon, ach, oh no, es ist der dicke, rothaarige. Meine Freundin meinte letztens zu mir, wir sollten mal Doggy-Style ausprobieren. Habe ich sie im Wald ausgesetzt. Nochmal liebe Grüße an meine Mutter ist von an der dir? Stelle. Nee, nee. Es war ein Tweet, den ich geschrieben habe, aber ist nicht gut angekommen. Sag mal die Feedline. Meine Freundin meinte letztens zu mir, wir sollten mal Doggy-Style ausprobieren. Also habe ich gesagt, okay. Also habe ich Erdnussbutter auf mein Glied geschmiert. Finde ich die bessere? Ja. Sympathisch werden. Finde ich gut. Warte, ich mache noch einen. Meine Freundin meinte letztens, wir sollten mal Doggy-Style ausprobieren. Also bin ich in einem Auto hinterhergelaufen? Hm. Okay. Meine Freundin meinte letztens, wir sollten mal Doggy-Style ausprobieren. Also habe ich angefangen, mich mit meinem Spiegelbild zu prügeln. Mich mit ihrem Spiegelbild zu prügeln. Unser Spiel ist daraufhin zu Bruch gegangen. Wo kann ich neue Spiegel kaufen? Das finde ich auch geil, wenn Tweets abdriften einfach. Ja, in 150 abdriften. Zeichen abdriften. Ganz nebenbei, sorry, ganz nebenbei Frage, wo kann man neue Spiegel kaufen? Ja, ich habe im Schwanz gewählt, ist natürlich ein bisschen einfach. Ich habe mich mit der Katze gestritten. Ja, sowas, ne? Also denkt euch auch mal selber ein paar Pointen aus. Wir sind ja, wie gesagt, mehr so die Feedline-Leute. Ganz kurz. Geschnitten wegen Stefan. Ist einfach so erschreckend, wenn man auf sein Handy guckt und 8 verpasste Anrufe von derselben Nummer hat. Oh. Dann denkt man sich auch so, what? Vor allem im Podcast-Projekt, wo man merkt, dass man halt die nächsten, obwohl es sehr wichtig ist, die nächsten 8 Minuten nicht mehr rangehen kann. Ja, vor allem es sind 8 Anrufe von einer unbekannten Nummer. Und wo man sich denkt, was, welches Anliegen könnte eine unbekannte Nummer mit mir haben, ja, dass es so dringend ist, ja, dass sie achtmal anruft. Soll ich mal anrufen jetzt? Ruf mal jetzt live an. Wenn es jetzt die Massagesessel-Hotline ist, die sich beschwert, dass wir sie in den Podcast geschnitten haben, haben wir die rausgeschnitten eigentlich damals oder haben wir die gehört? Nein, die hat man gehört. Nee, glaube ich nicht. Doch, klar. Aber da hat letztens jemand darauf Bezug genommen, dass, dass man das schon hört. Bitte, bitte sei nichts Unangenehmes. Johanna hier. Hallo, guten Tag. Hi. Guten Tag, Johanna hier. Hallo, Johanna. Hallo. Ich wollte nochmal mit dir sprechen, weil es ja morgen schon so früh losgeht, ob das auch okay für dich ist überhaupt. Das ist alles in Ordnung. Ich bin morgen ja eh da. Also ab 9, dann im Studio 10. Nein, es geht ja wieder früh los. Also die Caro hat mir gerade erzählt, dass sie eben 1,5 Stunden braucht für deine Maske und fürs Kostüm und so weiter, weil sie dir ganz kleine Locken drehen wollen. Und deswegen müsstest du schon um 7:15 im Studio C sein. Ah, okay, alles klar. Ganz schön früh, ne? Ja, ne, ist okay. Ich freue mich. Ja? Frag sie, ob sie hier einen Podcast hat. Ja, cool, hat. Okay, super. Frag sie, dann bis okay. Morgen, die Dispo kommt auch gleich noch. Alles klar, du bist auch gerade live im Podcast-UFO übrigens, in unserem Podcast mit Stefan und mir. Ob es okay ist. Willst du noch einen, hallo, Johanna. Willst du noch einen Gruß, hallo, an unsere Hörer raushauen? Natürlich, selbstverständlich. Ich grüße alle Hörer vom Podcast UFO. Wunderbar, vielen Dank. Die alles da. Hörer überhaupt. Super. Gut, dann bis morgen. Mach's gut, ne? Ciao. Oh Mann, ey. Viertel nach sieben. Was ist denn das für eine Scheiße, ey? Weil, was weißt du, ich hier sein muss? Um 7:30, Viertelstunde länger. Nein, ich muss um 8:30. Vor allem, auch gut, ja, um 7:15, damit wir dir kleine Löckchen drehen können. Also, okay, klar, da lohnt es sich natürlich auch. Okay, okay. Fickt euch. Naja, muss man tun, ne? Manchmal ist man ja auch. Ach, jetzt hör mal auf, so zu tun, nee, das ist ein schwieriger Job hier. Total gerne. Ist ja in Ordnung. Muss ja gern. Ist ja wunderbar in Ordnung. Naja. Wie bist du eigentlich, angenommen, du bist morgen, ja, sehr lange bist du frisiert. Ja. Da musst du ja auch Smalltalk halten. Und es ist ja oft für uns. Was machst du dann? Also worüber sprichst du dann? Über Serien, über das Wetter, über Serien, nee, übers Wetter oder übers Wetter? Nee, ich erzähle dann einfach irgendeinen Schwachsinn, tatsächlich. Also es ist tatsächlich auch gut, wenn man irgendwann merkt, man hat die Fähigkeit, einfach gut 5 Stunden am Stück zu labern, ohne Probleme. Es ist tatsächlich gut, das zu merken, dass wenn du dich mit jemandem triffst oder irgendeine Situation mit einer anderen Person alleine hast, auch einfach mal labern kannst, ohne weiteres. Und das kann ich mittlerweile. Ich kann einfach labern. Es kommt im Podcast oft nicht so rüber. Nee. Tatsächlich. Na, aber das ist ja auch eine andere Qualitätsstufe. Nee, du schweigst, ne? Vor allem, oft zumal einfach. Hier kann ich ja nicht alles das erzählen, was ich im Podcast schon erzählt habe. Und wir müssen überlegen, wir haben jetzt schon 40 Folgen gemacht. Das heißt, jeder von uns hat schon 20 Stunden gesprochen. Du kannst nicht alles erzählen, was öffentlich ist. Und zweitens, du hast schon viele Sachen erzählt. Das sind zwei Dinge, die jetzt natürlich ein bisschen schwierig machen. Ja, und es wird ja auch immer die fucking Hälfte rausgeschnitten. Das heißt, ich habe ja an sich schon doppelt so viele Sachen erzählt, wie Stefan Tesco hier irgendwie ständig rausschneidet. Von mir, gerade meine ganzen privaten, intimen Sachen, die ich hier immer mein Herz öffne und den Zuschauern eigentlich vor die Füße werfen möchte. Schneidet Stefan knallhart raus. Und deswegen kann man das alles erzählen. Ja, weil du andauernd deine Handynummer verrätst und sagst, dass die heißen Girls unserer Hörer dich anrufen sollen. Nur weil ich hier am Betteln am Boden liege und sage, dass mich irgendjemand anrufen soll, dass ich mega einsam bin, heißt das doch nicht, dass es irgendwie erbärmlich ist oder so. Das ist voll ganz normale menschliche alles Gefühle. Raus. Das kann man ja mal machen. Nein, aber das ist ja tatsächlich so. Wenn eine Person meinen Twitter-Feed nicht kennt und meine Podcasts nicht kennt, meine 3 Bücher nicht gelesen hat und meinen Spielfilm nicht gesehen hat, dann habe ich 8 Stunden Material, die man den einfach mal um die Ohren hauen kann. Ja, das stimmt. Und einfach mal sagen kann, hier aber damals. Hast du dafür Dinge auswendig gelernt? Also hast du dafür klare Strukturen in deinem Kopf, wo du das auswendig oder rufst du einfach ab, je nachdem, wo das Thema gerade hinführt? Ja, ich komme dann, einfach von einem Punkt zum anderen und rede dann einfach. Klassisches Repertoire, was du dir aufgebaut hast, ne? Es kommt so ein bisschen auf die Anspruchsfülle der Person an, mit der ich rede. Uns fehlen oft Wörter, das ist einfach das Problem. Ja, wir haben einfach zu wenig Worte. Wir haben jetzt schon auch schon langsam alle einfach verwendet. Irgendwie. Schwerer, mit mir zu sprechen, als mit jemandem anderen, weil wir halt schon auch unser Repertoire einfach kennen. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ist ja auch das Niveau viel höher. Man kann ja nicht einfach alles. Also es ist ja tatsächlich so, es gibt ja so 2 Arten. Wenn das man Niveau sich ist höher, mit mir zu sprechen? Ja, klar, natürlich. Weil du anspruchsvoller bist und ich nicht ihnen Scheiß einfach erzählen kann. Warum bin ich denn anspruchsvoller? Naja, weil du mich gut kennst, weil du weißt, wozu ich fähig bin, weil du Ahnung von Comedy hast und weil du generell einen hohen Anspruch hast. Nicht unter 80% delivern, weil ich weiß, dass du merken würdest, dass ich unter 80% deliver, weil du weißt, was mein Spektrum ist. Wenn ich eine Person völlig neu kennenlerne, kann ich auf 50% arbeiten und die Person mag völlig zufrieden sein und sagen, ja, ist ein netter Typ, aber ich habe noch wesentlich mehr Potenzial und kann einfach mehr raushauen. Eindrucken will, desto schwerer ist es natürlich, mit dieser Person zu reden. Weil du hast höhere Ansprüche und du kannst dich alles raushauen. Wenn es mir egal was ist. Was der Grund ist, warum wir Jan Böhmermann nicht einladen. Das kann man jetzt mal ganz absolut. Ganz aber absolut. Sagen. Ja, klar. Ja, und vor allem, man ist ja noch eingeschüchtert und das ist. Hält dann ja auch zurück. Auf jeden Fall. Wenn du gut sein möchtest, bist du ja auch. Ja, genau, gut. Das ist dieser Zugzwang, dieser Performance-Zwang, der nicht gut ist. Ja. Nee, nicht gut ist. Aber auch wichtig ist, weil man darf den Anspruch nicht verlieren. Wenn du keinen Performance-Zwang hast. Ja, wenn du keinen Performance-Zwang hast, dann ist egal, was du sagst. Und dann wirst du schlampig. Und, alles klar. Cool. Ja. Ciao. Gut, ciao. Feierabend machen. Mach's gut. Ja, vielen Dank. Mach's gut. Ja, vielen Dank. Falls ihr euch fragt, warum die Folge nur 30 Minuten lang ist. Immer. Nein. Wir haben jetzt aufgenommen. Ich seh die Uhr zum ersten Mal. Eine Stunde 20. Okay. Aber falls ihr euch fragt, warum sie nur 30 Minuten lang ist, Stefan hat mal wieder die große Schnittschere angesetzt. Der große Scherenmann aus dem Strobelpeter. Stefan hat tatsächlich seine große Berufung gefunden und ist der große, böse Scherenmann. Ja, ihr könnt euch entscheiden. Wollt ihr der Downrutscher sein oder der coole Scherenmann? Ich hab jetzt die Wahl. Und damit wir machen eine Twitter-Umfrage. Schickt euch raus in die Nacht, wo die Dunkelheit ihr Unwesen treibt.